ARD. Und jetzt, verehrte Hörerinnen und Hörer, kein Mucks, der Krimi-Podcast. Aufmachen, Polizei. Keinen Schritt weiter, sonst schieße ich. Bleiben Sie stehen. Was ist denn passiert? Ich habe es nicht getan. Beantworten Sie meine Frage. Das ist Anstiftung zum Mord. Stimmt das? Nein, das ist nicht wahr. Sie sind ein Lügner. Woher wissen Sie das? Ich hatte keine Ahnung. Wie ist eigentlich Ihr richtiger Name? Gisela. Woher wissen Sie, dass das ein Mann ist? Meine Frau? Ich? Ach doch, vorgehen! Weg mit dem Revolver! Was denn, willst du ja mucksen? Kein Mucks, der Krimi-Podcast mit Bastian Pastewka am Mikrofon. Herzlich willkommen. An dieser Stelle präsentieren wir Ihnen Woche für Woche Fundstücke aus den Funkhäusern. Kriminalhörspielklassiker aus alter Zeit, denn in den Radioarchiven dieses Landes lagern unzählige Aufnahmen aller Gattungen, darunter eine Vielzahl von Hörspielen und darunter eben Krimis, die sehr lange schlummerten. Für diesen Podcast haben sich sämtliche ARD-Anstalten auf die Suche begeben und Kriminalhörspiele aus der deutschen Radio-Frühzeit zusammengestellt. Diesmal kommt unser Fundstück aus München. Vom Bayerischen Rundfunk hören Sie... Der Bayerische Rundfunk wird 2024 stolze 75 Jahre alt und nimmt dieses Jubiläum zum Anlass, zurückzublicken und eine feine Radioreihe, die dieser Sender in den 60ern produziert hat, wieder zugänglich zu machen. Es ist die wundervolle Klassikerserie mit den Abenteuern des Sherlock Holmes von Arthur Conan Doyle. Mein lieber Watson. Holmes! Holmes! Mein Name ist Sherlock Holmes. Ah, Holmes. Guten Morgen, Mr. Holmes. Und das ist mein intimer Freund und Mitarbeiter, Dr. Watson. Mr. Holmes, Sie sind ein Magier. Oh. Vorsicht, Holmes. Pech für dich, Watson. Holmes, um Himmels Willen. Hör zu, Watson. Ich stecke mitten in einer bemerkenswerten Nachforschung. Das ist doch nicht etwa der blaue Karfunkel, Holmes. Das getupfte Band. Seit seiner Zeit besteht das Gerücht mit dem Hund von Baskerville. Charles Milverton. Der König der Erpresser. Sehen Sie, das Perrull-Diadem. Professor Moriarty hast du wahrscheinlich noch nie gehört. Ich war allerdings überrascht, Holmes. Ich muss sagen, Mr. Holmes, das ist das Erstaunlichste, was ich je im Leben gehört habe. Eine höchst seltsame Geschichte, Holmes. Ja, das ist sie, die feine Sherlock-Holmes-Hörspielserie des Bayerischen Rundfunks. Um die geht es jetzt. Wir bringen gleich den spannenden Fall des Beryl-Diadems, produziert 1963. Sie hören ihn in klangfrischem Mono und in voller Länge, sogar mit den bislang unveröffentlichten Original-An- und Absagen drumherum. Mir wird schon warm ums Herz, wenn ich nur dran denke. Die Holmes-Serie aus München brachte vorwiegend die berühmtesten Geschichten des Conan-Doyle'schen Kanons. Der Hund von Baskerville, Silberstrahl, der kreidebleiche Soldat, die Weihnachtsgans oder der goldene Klemmer. Sobald man das Unmögliche ausscheidet, bleibt die Wahrheit zurück, wenn sie einem auch noch so unwahrscheinlich vorkommt. Das ist ein alter Grundsatz von mir. Peter Pasetti sprach immer den Sherlock Holmes. Die Dr. Watson-Darsteller wechselten ein paar Mal. Wir hören gleich den Schauspieler, der den Holmes-Chronisten am häufigsten spielte, Klaus Behrendt. Wenn ich meine Aufzeichnungen betrachte, so steht mir doch unter den etwa 70 Fällen keiner mehr so klar vor Augen wie der des getupften Bandes. Natürlich weiß Dr. Watson immer mehr als wir Leserinnen und Leser und Hörerinnen und Hörer. Aber man muss festhalten, Conan Doyle schrieb nur 60 Sherlock-Holmes-Geschichten, 56 Kurzerzählungen und 4 Romane. Die Hörspielabteilung des Bayerischen Rundfunks sicherte sich 19 davon. Los ging es 1962. Sherlock Holmes spannt aus. Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle von Michael Hardwick. Sherlock Holmes und Michael Hardwick. Ja, so kündigte der berühmte Ansager Josef Mannot die Münchner Folgen an. Der britische Autor und Radioenthusiast Michael Hardwick adaptierte die Sherlock-Holmes-Geschichten ab 1952 für BBC Radio. Er machte also Hörspielskripte aus den Buchvorlagen. Und der Bayerische Rundfunk übernahm und übersetzte sie und gab ihnen manchmal interessante Titel. Sherlock Holmes spannt aus, etwa ist die Erzählung Die Junker von Reigate von 1893 aus den Memoiren des Sherlock Holmes. Eine andere Folge hieß Sherlock Holmes macht ein Experiment. Das ist aber das Problem der Thorbrücke von 1922 aus Sherlock Holmes Buch der Fälle. Großartig, deine Chronik, mein lieber Watson. Jeder Satz hat mich tief ergriffen. Sherlock Holmes spannt aus von 1962 ist tatsächlich der älteste Holmes-Radio-Krimi aus Deutschland. Der älteste erhaltene, muss ich dazu sagen. 1947 schon produzierte der Nordwestdeutsche Rundfunk gleich 5 Holmes-Hörspiele, darunter die Liga der Rothaarigen, der Katechismus der Familie Musgrave und der zweite Fleck. Doch die sind verschollen, sind alle gelöscht worden, nur die alten Besetzungslisten sind noch da und auf denen ist zu lesen, dass Fritz Wagner den Sherlock Holmes und Manfred Steffen, ja, unser Kein-Mucks-Dauergast Manfred Steffen, den Dr. Watson gespielt haben sollen. Das ist allerdings hochinteressant. Aber die Reihe des Bayerischen Rundfunks war ebenfalls grandios besetzt. Neben Peter Pasetti als Sherlock Holmes hörte man Martin Benrath, Kurt Meisel, Eva Pflug, Gisela Uhlen, Hans Klarin, Erik Schumann, Horst Tappert, Gerd Baltus, Gisela Zoch, Lukas Ammann oder auch René Deltgen. Alles Superstars der damaligen Radioepoche. Na, du weißt doch, wie sehr selbst die kleinsten Probleme mich interessieren, Watson. Ja. Der Fall des Beryl-Diadems bzw. der Beryl-Krone, wie dieses Abenteuer auf Deutsch auch genannt wird, erschien erstmals im Mai 1892 im Strand Magazine, einer Londoner Unterhaltungszeitschrift mit einem Mix aus aktuellen Artikeln und Kurzgeschichten. Conan Doyles Erzählungen dieser Zeit wurden auch in Sammelbänden zusammengestellt. Das Beryl-Diadem ist die 11. der 12 Abenteuer des Sherlock Holmes und dieses Buch erschien im Oktober des gleichen Jahres. Die Hörspielreihe des Bayerischen Rundfunks hält sich nicht an die Originalreihenfolge. Das muss sie auch nicht, denn die meisten Holmes-Geschichten sind in sich abgeschlossen. Aber der Bearbeiter Michael Hardwick hat hier bei seiner Adaption des Beryl-Diadem-Hörspiels zu Beginn etwas gekürzt. Eigentlich sitzen Sherlock Holmes und Dr. John Watson zu Beginn wie so oft in ihrer gemeinsamen Wohnung in der Baker Street 221b und plaudern. Da sehen sie aus dem Fenster einen nervösen Mann, der sich eilig nähert. Es ist der Banker Alexander Holder. Und der wird kurz darauf begrüßt. Mein Name ist Sherlock Holmes. Ich bin Dr. Watson. Holmes sagt seinen üblichen Nachsatz. Sie können vor Dr. Watson ganz offen sprechen, genau wie vor mir. Und dann erzählt Mr. Holder seine Geschichte. Aber hier, erst hier, beginnt das Hörspiel. Die Vorstellung haben wir natürlich aus einem anderen Holmes-Radiostück geliehen. Los geht's. Den Bankier spielt Hans-Ernst Jäger und alles Weitere erzähle ich Ihnen nachher. Und ein paar Überraschungen, sogar große, gibt's auch noch. Viel Vergnügen, bis gleich. Der Bayerische Rundfunk bringt das Beryl-Diadem. Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle in der deutschen Übersetzung von Ruth von Markart und John Lackland. Müssen Sie deshalb höflichst ersuchen, eine ausreichende Summe zu deponieren, um Ihr Debitkonto auszugleichen. Mit vorzüglicher Hochachtung etc. etc. So, Miss Parker, ist das alles für heute? Ja, Mr. Holmes. Schön. Dann machen Sie sich doch bitte sofort an die Briefe. Jawohl. Entschuldigen Sie, Sir. Ja, Roberts, was gibt's? Ein Herr möchte Sie sprechen. Ist er angemeldet? Nein, Sir. Na, dann bedauere ich. Hier ist seine Karte. Ich bitte Sie, Roberts, Sie wissen doch ganz genau... Oh. Ist das seine Karte? Ja, Sir. Dann führen Sie ihn auf der Stelle herein. Beeilen Sie sich, Mensch. Sofort, Sir. Wenn Sie so gut wären, mitzukommen, euer Mr. Holder... Schon gut, Roberts, danke. Darf ich mir erlauben zu sagen, euer Durchlauch, dass wir die große Ehre, die... Schon gut, Mr. Holder. Ich muss mich entschuldigen, dass ich so plötzlich zu Ihnen komme, ohne vorherige Verabredung. Aber nein, ich bitte Sie, wollen Durchlauch nicht Platz nehmen. Danke. Ich hoffe, Sie nicht lange aufzuhalten. Ich stehe Ihnen völlig zur Verfügung. Darf ich Durchlauch ein Glas Sherry kredenzen lassen? Nein, vielen Dank.

Ein Hörspiel nach einer Sherlock-Holmes-Geschichte von Sir Arthur Conan Doyle in der deutschen Übersetzung von Ruth von Markart und John Lackland. Die Mitwirkenden waren Sherlock Holmes, Peter Passetti, Dr. Watson, Klaus Behrendt, Holder, Bankdirektor, Hans-Ernst Jäger, Mary, seine Nichte, Helga Zekra, Arthur, sein Sohn, Horst Sachtleben, seine Durchlaucht, Rolf Wanka, Miss Parker, Sekretärin, Claudia Bethke, Roberts, Bankangestellter, Alexander Malachowski, Luzi, Stubenmädchen, Monika Groll, Musik, Peter Zwetkow, Regie, Heinz-Günther Stamm. Und dieser 9. von 19 Sherlock-Holmes-Krimis aus dem Bayerischen Rundfunk lief erstmals am 31. Oktober 1963. Herrlich. Wer waren die Darstellerinnen und Darsteller? Mein Name ist Sherlock Holmes. Den großen Detektiv sprach natürlich Peter Passetti. Vielleicht haben Sie den Namen schon gehört. Passetti spielte den Holmes in sämtlichen 19 Hörspielfällen und noch in 2 Features des Bayerischen Rundfunks. Sie liefen zwischen 1962 und 68. Auf jeden Fall bin ich hier, um die Pflicht jedes guten Staatsbürgers zu erfüllen, nämlich dem Gesetz zu seinem Recht zu verhelfen. Hierbei kein Mucks haben wir ihn zuletzt in Einmal ein Mörder, immer ein Mörder, beziehungsweise in Das Triumvirat denkt, gehört. Holmes, ich glaube, langsam dämmert mir was. Ist ja großartig. Wir sind gerade im letzten Augenblick gekommen, um ein zweites teuflisches Verbrechen zu verhindern. Die Dr. Watson-Darsteller wechselten in der Hörspielserie aus dem BR. Dieser hier, Klaus Behrendt, durfte in den ersten 12 Episoden mitsprechen. 1966 wurde es einmal Joachim Wiechmann und in den letzten 6 Folgen von 1968 schließlich Erik Schumann. Es war an einem kalten Novemberabend in der Baker Street. Sherlock Holmes stand schon seit einer Stunde über ein Mikroskop gebeugt. Ebenfalls mehrfach in der Holmes-Radioserie des BR zu hören, war der Schauspieler Hans-Ernst Jäger. Sie haben sich eingehend mit meinen Angelegenheiten befasst, Mr. Holmes. Ich bin restlos verschuldet. Das ist Hans-Ernst Jäger in dem 1968er Hörspiel Der Schoschkuhn-Brennstall. Und vorhin hörten wir ihn in Das Beryl-Diadem. Ich bin gerettet. Als den in Not geratenen Bankier Mr. Holder. Mr. Holmes, Ihre Fähigkeiten übertreffen alles, was ich von Ihnen gehört habe. Hans-Ernst Jäger war ein österreichischer Theaterschauspieler und ein Hörspiel-Dauergast. Seit 1947 sprach er in über 350 Rundfunkproduktionen. Und es sind sicher noch mehr, denn hin und wieder wurde in den Listen sein Vorname nicht mit 2, sondern fälschlicherweise nur mit einem N geschrieben. Hans-Ernst Jäger, was zu Ungenauigkeiten führte. Du sollst wissen, wie schwerwiegend die Sache für mich ist. Jäger soll im Grunde ständig auf Reisen gewesen sein, um in irgendeinem Funkhaus eine Hörspielrolle zu erwischen. Wie heißen Sie bitte? Henry Plaisted, bitte. Beruf? Ich bin Herrenschneider, bitte. 543 Fifth Avenue, bitteschön. Hier hören wir ihn 1948 in einem Gerichtskrimi aus dem Südwestfunk. Dort wurde er sogar nur als Ernst Jäger aufgelistet. Ich habe seit vielen Jahren für Herrn Reichs gearbeitet, bitteschön. Er war bei den Anproben stets sehr entsetzlich nervös. Und deshalb ließ ich eine Puppe nach ihm machen und machte alle Anproben an der Puppe, bitteschön. Dies ist die älteste erhaltene Rundfunkaufnahme von Hans-Ernst Jäger. Er spielte in den späten 40ern oft im Baden-Badener Südwestfunk, in Hörspielen nach Bertolt Brecht, Karl Zuckmeier oder Franz Werfel. In den frühen 50ern hörte man ihn vorwiegend im damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk. Ab dann über Jahrzehnte abwechselnd in allen bundesdeutschen Sendeanstalten, auch im WDR 1966. Da spielte er einen windigen Kinoregisseur im Radio-Sechsteiler Paul Tempel und der Fall Genf. Schau mal, wer da reinkommt. Ich sag's ja, die Welt ist dein Dorf. Hallo. Tempel, mein Bester. Was treiben Sie denn in Genf? Ich denke, die Schweizer machen keine Filme. Nein, so dumm sind sie nicht. Noch nicht. Setzen Sie sich doch. Auch in der Kommissar Maigret-Reihe des Bayerischen Rundfunks sprach Hans-Ernst Jäger mit. Und hier in Kein Mucks hörten wir ihn zuletzt in Der Falster Whisky aus der Wahre-Fälle-Reihe von Radio Bremen. Natürlich war Jäger auch oft in Fernsehkrimis zu sehen. Eine seiner letzten Rollen spielte er 1973 in der ZDF-Serie Der Kommissar. Die Folge hieß Das Ende eines Humoristen. Aber die Leute haben doch getobt. Das war eine gute, eine sehr gute Vorstellung. Das war ein ausgezeichnetes Publikum. Die sind doch mitgegangen. Wie aus dem Wasser gezogen. Warum ziehen Sie auch diesen Frack an? Hans-Ernst Jäger gab hier einen wahnsinnigen Bierzelt-Witzeerzähler, dessen große Zeit längst vorbei ist. Das Ende eines Humoristen wird schmerzhaft eingeläutet. Der Wirt Wolfgang Völz stört sich an dessen albernem Kostüm und findet, dass es nicht nötig ist, so einen Frack anzuziehen. Ich trete immer im Frack auf. Ich bin mein Leben lang im Frack aufgetreten. Bitte. Ich mein's ja nicht so. Das verstehen Sie auch nicht. Meine Gage, mein Essen. Bring ihm sein Essen. Ein trauriger Blick hinter die Kulissen der Bühnenkunst. Das Ende eines Humoristen müssen Sie bitte bei Gelegenheit anschauen. Sowas haben Sie noch nicht gesehen. Hans-Ernst Jäger spielt einen Komiker mit Mitteln des Theaters. Diese Diskrepanz macht diese Kommissarfolge so bizarr. Herr Kommissar, die Leute wollten lachen. Sie wollten es. Sie hatten Lust dazu. Lust und Zeit. Warum bügelst du nicht? Das Hemd muss in Ordnung sein. Darauf achten die Leute. Und trotzdem bleibt man dran bei dieser absurden letzten Vorstellung. Nicht nur wegen Jäger, auch wegen der anderen Figuren. Gespielt von Alfred Baldhoff oder Hilde Weißner. Das hier, Mr. Holmes, ist mein Ankleidezimmer. Hans-Ernst Jäger hier noch einmal in unserem Hörspiel Das Beryl-Diadem. Das ist meine Nichte Mary. Guten Tag. Ja, und diese Nichte Mary, die wurde von Helga Zekra gespielt. Ich muss gestehen, Mr. Holmes, ich tappe genauso im Dunkeln wie mein Onkel. So. Helga Zekra spielte in den 60ern viele Rollen in Radiohörspielen. Mr. Holmes, Sie sind ja der reinste Hexenmeister. Oh. Woher wissen Sie denn das? Und es war eine seltene Ausnahme, dass sie hier in einem BR-Hörspiel mitwirkte. Sie war eigentlich vorwiegend in denen aus dem Westdeutschen Rundfunk zu hören. 1963, im Entstehungsjahr von Das Beryl-Diadem, war sie auch in einer WDR-Krimiserie dabei. Aber mein lieber Herr Inspektor, es war stockdunkel und ein tolles Gedränge im Tanzsaal. Ich habe keine Ahnung, wer der Mann ist. Es war doch schließlich ein Maskenball. Zwischenfall beim Maskenball. Sie erinnern sich vielleicht noch, diesen Inspektor Hornley-Krimi haben wir hier vor kurzem in Keinemucks präsentiert. Aber nein, Herr Inspektor, ich kann Ihnen wirklich nicht sagen, wer sich im Augenblick des Diebstahls neben mir befand. Außerdem, ich kenne ja überhaupt niemanden in London. Helga Zekra spielte auch in einigen Fernsehfilmen mit. Ab Mitte der 70er Jahre verliert sich ihre Spur. Ihre größten Erfolge hat sie dem englischen Autor Francis Durbridge zu verdanken. Der schrieb erfolgreiche Krimiserien. In der wohl bekanntesten Fernsehverfilmung, Das Halstuch von 1962, war Helga Zekra zu sehen und kurz vorher auch in einem Durbridge-Krimi zu hören, in Paul Temple und der Fall Conrad. Ich weiß nicht, wovon Sie reden, Mr. Temple. Na schön. Ich kenne alle diese Leute nicht. Nein? René Deltgen ist wieder der Hobbydetektiv Temple. Helga Zekra ist Betty Conrad und durfte hier erneut die aufmüpfige Tochter aus gutem Hause spielen. Ich denke nicht daran, Ihnen zu sagen, was mir passiert ist. Oh, ich weiß, was Ihnen passiert ist. Das wissen Sie? Ja, das weiß ich. Paul Temple und der Fall Conrad war eine achtteilige Krimiserie aus dem WDR und Helga Zekra spielte die Schlüsselfigur. Zeig uns doch mal das Diadem, Onkel Alex. Nein, Mary. Aber Onkel, ich habe so einen kostbaren Schmuck noch nie gesehen. Dies ist Zekra noch einmal in Das Beryl-Diadem als Nichte Mary. Aber es gab in dieser Geschichte auch noch den Sohn, Arthur. Könntest du mir 200 Pfund geben? 200? Du warst doch immer sehr großzügig zu mir. Viel zu großzügig. Arthur in Geldnot. Diese Rolle spielt in unserem Hörspiel Horst Sachtleben. Geht es denn nicht dieses eine Mal noch? Nein, das geht nicht. Aber ich brauche es dringend. Horst Sachtleben war Jahrgang 1930, auch er ein dauerbeschäftigter Theater- und Hörspielschauspieler. Im Bayerischen Rundfunk spielte er im Akkord. Jetzt reicht's mir aber. Das lasse ich mir nicht gefallen. Dreimal durfte Sachtleben bei Sherlock Holmes mitspielen, immer in verschiedenen Rollen. Hier ist er mit Peter Pasetti in London im Nebel. Aber bitte versuchen Sie nicht, mich in diese Sache hineinzuziehen, Mr. Holmes. Mit jeder Frage stoßen wir auf neue Rätsel. London im Nebel, ein Hörspiel von 1968. Das war wieder so ein erfundener, griffiger Titel. Dahinter verbarg sich die Conan-Doyle'sche Originalgeschichte mit dem zugegebenermaßen sperrigen Namen Die Bruce-Partington-Pläne. Aber die drei noch fehlenden Pläne sind die wichtigsten. Zweifellos. Das habe ich heute auch dem Marineministerium mitgeteilt. Horst Sachtleben sprach in allen großen Radiokrimireihen des Bayerischen Rundfunks mit, bei Dicky Dick Dickens, Inspektor Hornley oder Gestatten, mein Name ist Cox. Mehr ging nicht. Damals. Hören Sie mir gut zu, Sergeant. Da ist eine bestimmte scheußliche Art von Mord begangen worden. Giftmord. Können Sie mir folgen, Sergeant? Sehr gut, Sir. Genau, Sie erinnern sich vielleicht. Das hier ist Sachtleben als zorniger Inspektor Tosman in Einmal ein Mörder, immer ein Mörder. Wir finden diese Person Und es stellt sich heraus, dass sie durchaus fähig ist. Ja, inzwischen darin schon eine gewisse Übung hat. Können Sie mir noch immer folgen, Sergeant? Ja, aber leider nur bis hierher, Inspektor. Horst Sachtleben zusammen mit Paul Dahlke in diesem feinen 1965er-Krimi, natürlich aus dem Bayerischen Rundfunk. Und Peter Basetti, wie gesagt, spielt da auch noch mit. Dieses Stück steht noch im Kein-Mucks-Podcast. Dringende Empfehlung, falls Sie es noch nicht kennen. So einen Zufall kann es doch gar nicht geben! Sachtleben wirkte auch in gängigen Fernsehkrimiserien mit. Seit den 60ern sah man ihn in Der Nachtkurier meldet, Die fünfte Kolonne, natürlich auch in Der Kommissar, Derrick und der Alte, also allen TV-Reihen aus der München-Connection um den Produzenten Helmut Ringelmann. Eine seiner bekanntesten und langlebigsten Rollen spielte Sachtleben ab 2002, den Bischof Gottlieb Rossbauer in der MDR-Reihe Um Himmels Willen. Das war die Nonnenserie mit Jutta Speidel und Fritz Wepper als Bürgermeister. 20 Staffeln hat es gegeben und in 19 davon war Horst Sachtleben zu sehen. Und auch als Synchronschauspieler hat er gearbeitet. Mr. Chase? Sie müssen entschuldigen, aber ich habe keine Zeit. Ich bin von der Polizei, Sir. Tatsächlich sprach Horst Sachtleben zeitweise einen sehr bekannten amerikanischen Fernsehermittler. Inspektor Columbo, Mordkommission. Peter Falk als Columbo und Horst Sachtleben als seine deutsche Stimme. 69 Folgen entstanden in einem Zeitraum von 34 Jahren. Auch Uwe Friedrichsen, Klaus Schwarzkopf, Hans Sievers und Klaus Biederstedt sprachen Columbo. Horst Sachtleben tat dies überwiegend in den letzten Folgen aus den 90ern. Und frühen 2000er Jahren. Ich möchte Sie nur noch mal fragen, ob Sie wirklich glauben, dass Mr. Winters Tod etwas mit seiner Arbeit zu tun haben könnte. Zweifellos. Ich habe einflussreiche Feinde da draußen. Peter Falk traf in dieser Folge auf William Shatner und damit Horst Sachtleben auf Gerd Günther Hoffmann. Na, du weißt doch, wie sehr selbst die kleinsten Probleme mich interessieren, Watson. Ja. So, wir kehren noch einmal zurück zu Sherlock Holmes und dessen Hörspielhistorie in Deutschland. Die 19 Folgen mit Peter Pasetti aus dem BR bilden nicht die einzige Holmes-Rundfunkreihe der 60er Jahre. Guten Abend, meine Damen und Herren. Mit dieser Begrüßung wurde eine weitere umfassende Sherlock-Holmes-Hörspielserie eingeleitet, jedenfalls wenn man 1965 den Saarländischen Rundfunk einschaltete. Sir Arthur Conan Doyle schrieb die Geschichten von Sherlock Holmes und seinem Freund Dr. Watson. Ja, ich verstehe. Das klingt schon verheißungsvoll. Aber richtig gruselig wäre es, wenn jetzt noch schaurige Musik dazu käme. Und da kommt sie auch schon. Ich bin jetzt schon völlig fertig. So begann jedes Sherlock-Holmes-Hörspiel aus Saarbrücken mit dem untoten Ansager und dieser seltsamen Musik. Mein lieber Holmes. Mein lieber Watson, wie nett, dich einmal wieder hier bei mir zu sehen. Das ist das Kuriose an der Holmes-Reihe aus dem SR. Bei dem Grusel-Intro kriegt man weiche Knie, aber der Schluss jeder Folge, der klang meistens so. Einverstanden, Mr. Holmes? Einverstanden. Respekt. Rums, das war's, Klappe zu, kann man so machen. Warum nicht? Herein, herein, mein lieber Watson. Fröhliche Weihnachten, Rums. Gleichfalls, mein lieber Freund. Komm, nimm Platz. Der Saarländische Rundfunk produzierte 1965 ganze 18 Hörspielfolgen mit Alexander Kerst als Sherlock Holmes und Heinz-Leo Fischer als Dr. Watson. Aber du bist ja beschäftigt, wie ich sehe. Nein, nur eine Kleinigkeit. Aber ehrlich gesagt nicht ganz ohne Interesse. Und diese 65er-Folgen waren überwiegend alternative Versionen zu denen aus München von 1962. Herein, herein, mein lieber Watson. Fröhliche Weihnachten, Holmes. Gleichfalls, sind ja nun leider gleich vorbei. Mein lieber Freund, im Platz kommen. Aber du bist beschäftigt, wie ich sehe. Nein, das ist nur eine Kleinigkeit. Aber ehrlich gesagt, nicht ganz ohne Interesse. Besonders verwirrend ist hierbei, dass die Stimme von Alexander Kerst... Ja, wir sind bei dieser Untersuchung wirklich außerordentlich vom Glück begünstigt. ...der Stimme von Peter Pasetti... Wir sind bei dieser Untersuchung wirklich außerordentlich vom Glück begünstigt. Ja. ...so ähnelte. Und noch verwirrender wurde es, als Kerst und Pasetti in einem Klassiker-Hörspiel sogar aufeinander trafen. Sie kommen aus Südafrika, Mr. Dodd. Stimmt. Und sind als Freiwilliger gegangen, würde ich sagen. Stimmt auch. Zu den Middlesex-Husaren. Mr. Holmes, Sie sind ein Magier. Oh. Ihnen entgeht offensichtlich nichts. Ich sehe nicht mehr als Sie, aber ich habe mich dazu erzogen, auch genau zu bemerken, was ich sehe. Peter Pasetti und Alexander Kerst waren also die bundesdeutschen Sherlock-Holmes-Radioschauspieler der 60er Jahre. Und natürlich hat der Saarländische Rundfunk auch eine alternative Fassung des Beryl-Diadems aufgenommen. Heute die Episode Das Beryl-Diadem. Und auch diese Fassung ist vom Text her baugleich mit der uns bekannten Version aus München. War der übrige Teil des Diadems unbeschädigt? Nein, es war verbogen. Hier bekommt Detektiv Holmes wieder die Ausgangslage vorgestellt. Und was sagt die Polizei zu dem Verschwinden der Steine? Die Polizei betreibt die Sache mit größtem Eifer. Der ganze Garten ist Meter für Meter durchsucht worden. Der Bankier Mr. Holder wird in der SR-Aufnahme von Klaus W. Krause gespielt. Da rascheste Aufklärung von entscheidender Wichtigkeit ist, schlug der Inspektor vor, Sie um Ihre Unterstützung zu bitten, Mr. Holmes. Klaus W. Krause, den kennen Sie als deutsche Stimme von Jean Gabin und von Fernandel oder auch als Miraculix aus den ganz frühen Asterix-Zeichentrickfilmen. Hör mal, Vater, könntest du mir 200 Pfund geben? 200? Du warst doch immer sehr großzügig zu mir. Viel zu großzügig. Geht es nicht dieses eine Mal noch? Nein, das geht nicht. Und das hier ist wieder Sohn Arthur in Geldnot. Den spielte hier Reinhard Glemnitz. Wenn du die Polizei holen willst, bitte. Sollen die herausfinden, was sie können. Von mir erfährst du jedenfalls nichts. Gar nichts. Reinhard Glemnitz, natürlich ebenfalls aus Der Kommissar bekannt, als Kriminalbeamter Robert Heines in 97 Folgen. Jetzt reicht's mir aber, du hast mich genug beschimpft. Morgen früh verlasse ich dieses Haus. Reinhard Glemnitz, ein vielbeschäftigter Fernseh- und Synchronschauspieler. Sie hörten ihn vielleicht zuletzt in den deutschen Fassungen von Serien wie This Is Us oder The Man in the High Castle zum Beispiel. Ah, da ist meine Nichte Mary. Guten Tag. Und wieder haben wir die Nichte Mary. Ob ich Ihnen wohl ein paar Fragen stellen dürfte? Ja, aber natürlich. Wenn es dazu beitragen kann, diese schreckliche Geschichte aufzuklären. Diese Nichte Mary spielt Monika Faber. Aber Mr. Holmes, woher wissen Sie das? Über Monika Faber ist nicht viel zu erfahren. Sie war in den 60ern oft im Bayerischen Rundfunk zu hören. Zum Beispiel in der Sherlock-Holmes-Serie mit Peter Pasetti. Hier. Dr. Watson ist mir in verschiedenen Fällen schon von großem Nutzen gewesen. Mr. Holmes, ich möchte Ihnen ganz offen ein paar Fragen stellen. Und bitte Sie mir ebenso offen zu antworten. Gern. Sie brauchen keine Rücksicht auf meine Gefühle zu nehmen. Ich möchte ganz einfach Ihre Ansicht hören. Ihre ehrliche Ansicht. Das ist Monika Faber in dem 1963er Hörspiel Der Mann mit der Hasenscharte. Hier geht es um einen verschwundenen Gatten. Glauben Sie, dass Neville noch am Leben ist? Wenn ich ehrlich sein soll, das glaube ich nicht. Dann sind Sie vielleicht so gut, mir zu erklären, Mr. Holmes, wie es kommt, dass ich heute diesen Brief von ihm erhalten habe. Was? Der Mann mit der Hasenscharte, eine der besten Episoden aus der Holmes-Serie des Bayerischen Rundfunks. Auch Klaus W. Krause, unser Mr. Holder aus der SR-Version des Beryl-Diadems, ist in diesem BR-Hörspiel dabei, als Polizist. Und wir, Mr. Holmes, sind Ihnen wieder einmal sehr zu Dank verpflichtet. Das ist für meine Ohren das Erstaunlichste an der Holmes-Hörspielserie aus dem Saarländischen Rundfunk. Nahezu alle Darstellerinnen und Darsteller waren Dauergäste des Bayerischen Rundfunks. Alexander Kerst, Heinz-Leo Fischer, Monika Faber, Klaus W. Krause, Reinhard Glemnitz, alles BR-Veteranen. Und dazu hörte man in den anderen SR-Holmes-Folgen Horst Tappert, Erik Schumann, Gisela Uhlen, Herbert Fleischmann, Hans Klarin oder Gustl Datz. Ich meine, welcher Saarländer heißt Gustl? Sämtliche 12 Folgen, die der Bayerische Rundfunk ab 1962 mit Pasetti und Behrendt als Holmes und Watson produzierte, wurden mit Kerst und Fischer 1965 in alternativen Fassungen im SR aufgenommen. Und man übernahm auch die erfundenen Titel Sherlock Holmes spannt aus oder Sherlock Holmes macht ein Experiment. Der SR machte dazu noch 6 weitere Folgen, darunter die bekannten Geschichten Die Liga der Rothaarigen, Der griechische Dolmetscher oder Das Verschwinden der Lady Carfax, die nicht in BR-Versionen vorliegen. Die 7 weiteren Folgen, die bis 1968 in München entstanden, sind wiederum welche, die es nie nach Saarbrücken schafften, etwa London im Nebel. Und ganz im Ernst, können Sie mir noch folgen? Ich werde auch nicht klug aus der Sache. Vielleicht kommen wir langsam dahinter, nicht, Watson? Die Sherlock-Holmes-Serie aus Bayern. Die Folgen der frühen Jahre stehen jetzt im Sherlock-Holmes-Podcast des BR, hier nebenan in der ARD-Audiothek. Sie erkennen sie an dieser hübschen Titelmelodie von Peter Zwetkow, einem langjährigen Hörspiel- und Rundfunkkomponisten. Das war also das Ende unserer kleinen Affäre. Sie sehen müde aus, Holmes. Merkwürdig. Bei Ihnen wechselt das, was ich bei jedem anderen Mann als Faulheit bezeichnen würde, mit wahren Ausbrüchen an Kraft und Energie. Ja, in mir ist ein echter Faulenzer und zugleich ein ganz agiler Bursche. Ich denke oft an die Zeilen des alten Goethe. Schade, dass die Natur nur einen Menschen aus dir schuf. denn zum würdigen Manne war und zum Schelmen der Stoff. Und damit sind auch wir am Ende. Das war Kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Radioklassikern. Jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe. Alle genannten Krimis und auch der Dreiteiler Sherlock Holmes und das Geheimnis des Weißen Bandes stehen wieder in der Audiothek, falls Sie nun noch mehr historische Fälle lösen wollen. Und ich glaube, damit können wir für heute zum Schluss kommen. Wir sehen uns ja wieder in einer Woche. Für heute, meine Damen und Herren, recht herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Geben wir Sherlock Holmes die letzten Worte. Ich glaube, ich darf so weit gehen und sagen, dass ich nicht völlig umsonst gelebt habe. Sollte ich heute abtreten müssen, könnte ich doch mit Gleichmut auf das Vergangene zurückblicken. Es ist mir nicht bewusst, in mehr als 1000 Fällen meine Kraft auch nur einmal für die falsche Seite eingesetzt zu haben.